1. Für den Musikmeister, nach der Melodie Lilien. Ein Psalm von David. 2. Hilf mir, o Gott, denn die Fluten stagen mir bis zum Hals und bedrohen mein Leben. 3. Ich versinke in tiefem Schlamm, one festen Boden unter den Fassen und bin in tief gewasser Geraten, in denen mich die Strömung meitrist. For ich bin erschöpft vom Schreien, mein Kehle ist ausgetrocknet und mein Augen werden schwach, während ich sehnsüchtig auf meinen Gott wart. 5. Diegenigen, die mich one Grund hassen, sind zahlreicher als die Haare auf meinem Kopf, mein Feinde sind mächtig und wollen mich vernichten, obwohl ich ihnen nichts geraubt habe. 6. Gott, du kennst mein Anzulänglichkeiten und mein Verfehlungen sind dir keineswegs verborgen. 7. Lass Diegenigen, die auf dich hoffen, nicht durch mein Schicksal beschämt werden. Herr, Gott der Heerscheren, lass die Suchenden Israels nicht wedgen mehr enttäuscht werden. 8. Denem dein Twillen Ertrich ich beleidigungen, und Scham bedeckt mein gesamtes Gesicht. 9. Ich bin meinen eigenen Bruden fremd geworden und gelte den Sonen meiner Mutter als ein Unbekannter. 10. Die mich der Eifer für dein Haus wollig verset hat, treffen mich nun die Schmarrungen der, die dich beleidigen. 11. Ich demütig mich durch Farsen, doch genau dies Wort mir als Schwarz ausgelegt und bracht mir Spott ein. 12. Als ich Trauerkleidung anlegte, Wort ich zum Gegenstand ihres Galaktes und ihrer Witze. 13. Die Lüte, die am Stadt zu sitzen, reden über mich, und sogar die Trinker machen mich zum Thema ihrer Lieder. 14. Ich jedoch richte mein Gebet zu einer Zeit der Neden dich, Herr, erhör mich in deiner großen Güt und mit deiner zuverlässigen Hilfe. 15. Rett mich aus dem Schlamm, damit ich nicht wollig versinke und befrei mich von meinen Hassen so aus den Tiefen wassen. 16. Lass nicht zu, dass die Flut mich wegspult oder die Tief mich verschlingt, und verhindere, dass sich das Grab über mir schließt. 17. Erhör mich, Herr, denn dein Neid ist wertvoll, wenn die dich mir entsprechen deiner großen Barmherzigkeit zu. 18. Verberg dein Angesicht nicht vor deinem Diener, denn ich befind mich in großer Angst, bitte antwort mir one verso Jirang. 19. Komm mir nahe und erlose mich, befrei mich angesichts meiner Feinde, damit sie nicht triumphieren. 20. Du kennst mein Schande, mein Demütigung und die Beleidigungen, die ich Ertrage, all mein Bedranger sind dir bekannt. 21. Die Verachtung bricht mir das Herz und macht mich krank, ich hoffte auf Mitgefühl, fan jedoch keines, und suchte vergeblich nach Trosten. 22. Statt dessen gaben sie mir Gift in mein Nahrung und reiten mir Essig, als ich Durst hat. 23. Moge eigene Festisch für sie's Falle werden und Wohlstand zu einem Fallstrick, der sie zu Fall bringt. 24. Lass ihr Augen dunkel werden, damit sie nichts mehr sehen und lass ihr Kraft beständig schwinden. 25. Gies deinen Zorn über sie aus und lass die Glut deines Grimms sie einhüllen. 26. Wohnort soll verwüstet werden, so dass niemand mehr in ihren Zelten lebt. 27. Den sie verfolgen denjenigen, den du bereits geschlagenest, und verbreiten boshaft berichtet über die Schmerzen deiner Verwundeten. 28. Rechne ihnen ein Schuld nach der anderen und verweigere ihnen den Zugang zu deiner Gerechtigkeit. 29. Sie sollen aus dem Buch des Lebens gestrichen werden und kein Erwarnung im Verzeichnis der Gerechten finden. 30. Ich aber bin elend und volle Schmerzen, moge den rettend Hilf, o Gott, mich wieder aufrichten. 31. Ich wer den Namen Gottes mit Leidern preisen und sein Gross durch meinen Dank öffentlich verkünden. 32. Dies wer dem Herrn besser gefallen als das Opfer eins Steiers oder eins Jungen Reins mit Hornen und Klauen. 33. Die Unterdrückten werden die sehen und sich freuen, die Gott sucht, sollt neuen Lebensmart fassen. 34. Denn der Herr hort auf die Hilfsbedürftigen und verachtet Diegenigen nicht, die am Seintwillen gefangen sind. 35. Himmel und Erde sollen in loben, ebenso das Meer und als, was sich. Darin bewegt. 36. Den Gott wird sein retten und die Stadt Judas wieder aufbauen, damit sein Volk dort wohnen und das Land besitzen kann. 37. Die Nach kommen seiner Diener werden es erben, und all, die seinen Namen lieben, werden dauerhaft darin wohnen.